So, dann herzlich willkommen zu einer sehr, sehr winzig kleinen Team-Polgef-Runde. Vielleicht kommen ja die anderen noch so peu à peu nach. Wir fangen mal an mit den Präliminarien. Moderation mache heute ich, Aufzeichnung auch. Kann irgendjemand das Dings machen, das Protokoll? Ja, das Bitte? machen wir gemeinsam. Punkt aus. Okay, Protokoll alle. Dann sind wir bei den laufenden Projekten. Michael, leg mal los mit den Themenwochen. Ja, gerne. Also wir haben ja für nächsten Dienstagabend jetzt eine Mamba-Sitzung angesetzt im Dicken Engel nach der Team PGF-Sitzung zur nächsten Themenwoche, und zwar zur, ja, Diskussion der Rohtexte, die von den drei Autoren jetzt fertiggestellt wurden. Ich habe einmal den Link zum Pad, in dem die Rohtexte stehen, ins Protokoll gesetzt. Wer mag, kann sich natürlich gerne im Vorfeld das schon mal durchlesen. Und ja, Geoffrey ist heute nicht da, aber ich hoffe, glaube, dass er die Moderation macht. Das letzte Mal hatte ich da ja kurz mit ihm drüber gesprochen. So, und ich denke, danach werden wir die Texte gegebenenfalls noch etwas verändern und so weiter. Und dann geht es in den nächsten Schritt, Log-File und so weiter. Okay. Für wann war jetzt die nächste Themenwoche eigentlich gedacht? Habt ihr schon einen Termin? Naja, im Prinzip, wenn wir fertig sind, das war ja diesmal ein etwas anderer Modus, weil hier keine AG zugrunde lag, die das Thema bearbeitet hat. Insofern war ja absehbar, dass das ein bisschen länger dauert. Aber es macht ja auf jeden Fall Sinn, dass wir das noch vor dem oder im Wahlkampf für die Berliner Senatswahl anbieten. Also ich denke spätestens Anfang September. Aber schauen Okay. wir, wie wir jetzt mit den Materialien vorankommen. Und dann haben wir halt das Problem mit der Ferienzeit, die sich ja lange zieht, Sommerferien, aber so ist es dann eben. Ja, vielen Dank. Okay. Vom Freiheitsserver gibt es nichts Neues. Wahlkampf Mecklenburg-Vorpommern. Der Dennis scheint nicht da zu sein. Ist jemand da, der was zum Wahlkampf in MECPOM sagen möchte? Dann gehen wir mal davon aus, dass MECPOM Dinge tut. Wahlkampf Berlin? Auch niemand da, tut Dinge. Wahlkampf Niedersachsen? Adam, dein Mikrofon. Ja, guten Abend, ihr Lieben. Erstmal entschuldigt, dass ich so scheiße klinge. Ich bin dick erkältet und habe Fieber mit Sommergrippe. Aber deswegen werde ich euch nicht so lange halten bleiben heute. Aber was hier schon steht, keine großen Veränderungen gegenüber dem letzten Mal. Einzig, dass wir halt noch eine weitere AV am 14.07. an meinem Geburtstag in Peine angesetzt haben. Da müssen wir zum Glück keine Unterschriften mehr sammeln. Das ist alles schon vom letzten Mal noch. Allerdings haben wir noch nicht überall das Zoll erfüllt. Also nach wie vor gibt es einige Bereiche, in denen wir halt noch Unterstützerunterschriften brauchen. Wenn also jemand in dem Bereich wohnt, das ist hier der Link, wo das ist, dann ja, meldet euch gern und so weiter. Das war eigentlich schon alles für heute. Ansonsten das Übliche. Wir machen, was wir können. Wir haben einiges geplant an Veranstaltungen, aber das kommt alles dann beim nächsten Mal dann konkret. Ich danke euch erstmal. Alles klar, dann schreiben wir bei Niedersachsen einfach sie hier oben rein, und du legst dich mal jetzt wieder hin, denke ich. Ich danke dir. Ich liege eigentlich ehrlich gesagt eh schon. Habt einen schönen Abend, ihr Lieben. Ja, Ja, werd gute schnell Besserung. gesund. Dankeschön. Okay, Projektgruppen Wahlkampfanalyse. Ist jemand da, der was sagen möchte? Tun Dinge. Dann sind wir auch schon bei den POLGEF-Berichten. Das ist auch relativ schnell abgefrühstückt. Wir waren auf der Marina Kassel und ansonsten ist viel Orgafu im Moment. Jetzt zieht dann am Horizont demnächst der BPT rauf. Da läuft die Orga aber sehr schön. Da habe ich jetzt neulich erst noch telefoniert, vorgestern. Und ansonsten ist bei mir halt jetzt noch was ansteht, die Website für die Pirate Seacon, wo ich eigentlich schon seit längerem dran sitzen müsste und ihr wisst ja, wie das ist. Okay, Gibt es dazu Fragen? Mir will scheinen, dass dieses nicht der Fall ist. Gut, Baden-Württemberg, ist da jemand da? Tut Dinge. Bayern ist entschuldigt, Olaf hat einen Kommunaltermin. Berlin? Brandenburg? Bremen kommt später. Hamburg? Hessen? Michael? Ja, also uns, wir sind wieder dann noch auf der Suche nach einer neuen LGS, weil uns der Vermieter im Stich gelassen hat in letzter Sekunde. Ansonsten Tagesgeschäft und wir haben gerade so ein kleines Pflänzchen der Wiederbelebung, was die politisch-thematischen Themen angeht. Wenn sich da was tut, werde ich davon berichten. Das Pflänzchen ist noch klein, es wird gerade gegossen. Wunderbar. Gibt's dazu Fragen? Wohl nicht. Ja, MacPom tut wahrscheinlich immer noch Dinge. Oder ist inzwischen jemand da? Okay, Niedersachsen siehe oben. Nordrhein-Westfalen, ist aus Nordrhein-Westfalen jemand da? Tut Dinge. Rheinland-Pfalz, der Jürgen ist unterwegs. Ich lese mal vor, was er ins Pad geschrieben hat. Er bedankt sich für die Durchführung und Orga der Marina Kassel. Es war schön und informativ. Das freut mich jetzt ganz besonders. Nächste Woche kommt dann mehr zum digitalen Kompass. In Rheinland-Pfalz haben sie die Öffentlichkeitsarbeit neu angedacht und ansonsten gibt's wenig Neues. Fragen kann ich dazu natürlich nicht beantworten, deswegen gehe ich gleich zum Saarland weiter. Jörg ist heute auch nicht da und er hat auch diese Woche nichts zu berichten. Sachsen, ist da jemand da? Ja, seien wir nicht so schnell. In Sachsen steht ja die Verhandlung wegen der Vogelfuttergeschichte an. Die ist am 3.8. Die Uhrzeit ist mir jetzt leider Gottes entfallen, obwohl ich es heute selber retweetet habe. Das ist momentan in Sachsen wahrscheinlich auch so das Vordringlichste, ne? Gut, auch dazu kann ich keine Fragen beantworten, weil ich eben nicht da drin hänge. Sachsen-Anhalt, ist der Typ da? Mir will scheinen das nicht, aber die Kathi habe ich gesehen. Kathi, leg los. Hi. Ich war letzte Woche Dienstag nicht da, weil ich auf dem Fraktionsgeburtstag unserer Landtagsfraktion war. Die hatte geladen zum vierjährigen Jubiläum. Es war eine ganz tolle Veranstaltung, also unglaublich viel Zulauf. Ich glaube, es waren so 100 Leute da. Und es waren nicht nur Piraten, sondern auch unter anderem zum Beispiel die Leiterin des ULDs und noch diverse andere Leute. Ich habe hier mal den Film verlinkt, den die Fraktion daraus gemacht hat im Pad. Und das Logbuch der Fraktion. Da haben sie ihre größten Erfolge der letzten 4 Jahre einfach mal grafisch aufbereitet und meiner Meinung nach unglaublich nett gemacht. Ansonsten hatten wir heute ein Treffen zwischen dem Landesvorstand und Fraktion. Das war wie immer konstruktiv. Das machen wir derzeit so einmal im Monat, alle 6 bis 8 Wochen, um uns so ein bisschen kurz zu schließen, auch im Hinblick auf den Wahlkampf. Und wir haben am 17.07. unseren programmatischen Parteitag, wo wir über große Teile des Wahlprogramms abstimmen wollen. Ja, und das war es erstmal von mir. Ja, das ist doch sehr schön. Den Film habe ich, da bin ich drüber gestolpert, als ich bei YouTube was anderes gesehen habe und war ehrlich gesagt begeistert und habe ihn sofort über Twitter gescheucht. Ich finde den wunderschön. Ne? Also schöne Grüße an die Fraktion. Super gemacht. Hat irgendjemand Fragen an Kathi? Wo findet der Parteitag statt? In Neumünster. Okay, da wo wir schon mal waren. Im Kiegen. Genau, weil wir haben verzweifelt versucht, hier in Schleswig-Holstein andere Locations zu finden, die irgendwie gut sind, aber da sind wir kläglich gescheitert. Entweder zu teuer oder zu groß oder ist es sonst irgendwas. Deswegen bin ich relativ fantasielos und dass sie alle in Neumünster stattfinden. Verständlich. Ja. Okay, weitere Fragen? Ja, gab es eine Medienreaktion auf die Veranstaltung? Auf jeden Fall, RTL Nord hat berichtet, kann ich hier auch nochmal verlinken. In den Zeitungen ist auch was gewesen, aber ich habe bestimmt nicht alles gesehen. Aber es hat auf jeden Fall, es war eine Menge Presse anwesend und die haben auch berichtet. Fabelhaft, dann gehe ich jetzt weiter. Thüringen, Jan Hacke, tut Dinge. Und zack, sind wir bei den Themenbeauftragten. Da steht bei Urheberrecht was drin. nämlich dass die Parlamente jetzt doch über CETA abstimmen sollen. Das ist mir heute auch aufgefallen. Fand ich ja mal recht originell. Hat das Bruno reingeschrieben oder warst du das, Michael? Nee, das war ich. Ich sag dazu mal nichts. Außer, dass jetzt natürlich diese geplante CETA-Aktion dann wieder Sinn macht, dass wir unsere Bundestagsabgeordneten vorher mal fragen, wie sie denn abstimmen wollen. Habt ihr in Kassel kurz drüber gesprochen, wie wir das und wann wir es durchführen? Also ich nicht. Also das heißt im großen Plenum nicht. Ich muss Christoph mal fragen. Aber du hast vollkommen recht. Also dann, hauptsächlich geht es ja um die Frage, wer verschickt die E-Mails. Vorbereiten können wir das ja alles soweit inhaltlich. Nur einer muss es halt mit einer entsprechenden Piratenadresse rausschicken. Ja, okay, da gucken wir mal. Tu mir einen Gefallen. Wenn ich mich nicht bis spätestens übermorgen bei dir gerührt habe, dann schüttel mich bitte nochmal, ja? Nee, Freitag, weil ich bin jetzt 2 Tage unterwegs, weil ja morgen die Veranstaltung in Berlin ist. Okay, also ich Freitag nehme ich auch. Okay, dank dir. Gut, okay, das war Urheberrecht. Dann sind wir auch schon bei Gernot und der Sozialpolitik. Ja, schönen guten Abend zusammen. Bei uns gibt es momentan nicht viel zu berichten. Es gibt morgen die reguläre Mampelsitzung AGBGE um 20.15 Uhr und am Sonntag unser reguläres Mammeltreffen der Sozialpiraten. Sonst ist momentan nichts zu berichten. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Gernot. Gibt es an Gernot Fragen? Mir scheint, dass das nicht so ist. Gesundheit, das ist der Wolf. Ist der da? Dann tut der Dinge. Beim Thema Umwelt ist mal wieder was von Michael drin. Erzähl doch mal. Ja, der WWF und zwei andere Organisationen haben eine Studie rausgebracht und die ist auch heute kommentiert worden. Und zwar, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, dass Greenpeace, ich glaube so vor 2 Jahren ungefähr, schon mal eine Studie rausgebracht hatte zu Kohlekraftwerken, wo sie dann gesagt haben, also das hat in Deutschland über 3000 Todesfälle aufgrund dieser Schadstoffbelastung gegeben. Sie sind damals heftig attackiert worden, dass man das ja so wissenschaftlich nicht nachweisen könnte und so weiter und so. Nichtsdestotrotz hat der WWF jetzt aktuell, die haben also wieder Kohlekraftwerke untersucht aufgrund neuer Daten und haben das wieder thematisiert. Und das finde ich ganz spannend. Wir gingen ja in unserem Orangebund natürlich auch auf Kohlekraftwerke ein, Subventionen, was da alles eine Rolle spielt. Und ich bin gespannt, wie die Diskussion weiterläuft. Also die NGOs sind ja bisher auch so auf dem Trip, dass sie sagen, bis 2030, ja, wenn es sein muss, auch ein bisschen länger und dann müsste man sich aus der Kohle verabschiedet haben. Wenn wir sagen, wir müssen da sofort raus und wir können das im Prinzip auch, wenn wir es wollen. Ja, also ich fand es spannend, dass jetzt nochmal wieder mit Todesfällen argumentiert wurde, statistisch. Und es hat eben auch einige Aufmerksamkeit gebracht. Der Deutschlandfunk hat in der Sendung heute gleich drüber berichtet. Tagesschau.de habe ich auch verlinkt, die Süddeutsche hat berichtet. Also ich hoffe, dass es etwas bringt und dass die Kohlelobby immer schwächer wird. Okay, gibt's dazu Fragen? Ja, von mir noch kurz, Michael. Also ich habe jetzt nur den ersten Artikel von der Tagesschau kurz überflogen. Was mir aufgefallen ist, es fehlen die Quecksilberbelastungen, die durch Kohlekraftwerke hervorgerufen werden. Ja, im Artikel fehlen sie. Ich habe die Studie jetzt noch nicht komplett durchgeschaut. Ich meine aber, dass im Deutschlandfunk da auch drauf eingegangen wurde. Also es geht natürlich hauptsächlich um Feinstaub und Lungengängigkeit und so weiter. Aber Quecksilber ist eines der großen Themen bei Kohlekraft, weil die Hälfte der deutschen Quecksilberemissionen kommt aus den Kohlekraftwerken. Ja, ist mir nur so kurz aufgefallen, aber danke. Okay, gibt es weitere Fragen? Nein, dann geht's weiter zur Energiepolitik und überraschenderweise zu Michael. Ja, aber dann bin ich auch ruhig. Gut, du, wie mich gesagt, stört morgen, das nicht, ne? Naja, morgen bin ich ja in Berlin dabei, Kredel to Kredel. Mal gucken, wie man da so trifft und ansprechen kann. Wir fahren erst morgen früh los, deswegen, ich hatte ja letzte Woche gesagt, eventuell bin ich heute Abend gar nicht mehr da, aber wir fahren erst morgen früh los. Ja, gut, worauf ich hinweisen wollte mal, wir planen mit den Niedersachsen zusammen, mit Adam, also eigentlich macht das hauptsächlich Jörg Dietrich und Adam jetzt, eine Wochenendveranstaltung zum Stromnetzausbau. Angedacht ist so eine Art Kolloquium, dass Fachleute aus dem Gebiet zusammengerufen werden an einen Tisch und die Piraten vermutlich mehr moderieren, als sich da inhaltlich einzubringen. Aber gucken wir mal. Wir werden ja unser Orangebuch vorher fertig haben. Also wir haben jetzt 3 Kapitel im Prinzip fertig. Am 4.5. arbeiten wir gerade. Also so langsam kommt das Ende in Sicht. Und unser dritter Autor ist jetzt auch wieder genesen, kann wieder mithelfen. So, und dann, da haben wir auch eine klare Meinung zum Stromnetzausbau und werden das auch deutlich formulieren. Und dann müssen wir mal sehen, wie das aufgefasst wird, ob wir da Unterstützung von NGOs bekommen und ob wir so ein gewisses energiepolitisches Standing denn auch bekommen mit unseren Ansätzen, Bürgerbeteiligung, Transparenz. Das sind ja die grundlegenden Sachen, projiziert auf die Energiepolitik. Und dann wird sich die Veranstaltung, die im Moment so für Anfang Oktober geplant ist in Hannover, sicherlich da auch ein bisschen drauf ausrichten. Ich wollte nur schon mal darauf hinweisen, weil so die Vorbereitungen langsam anfangen. Okay. Fragen? Ja. Erzähl. Michael, bist du über Nacht in Berlin? Ja. Gut, dann schreibe ich dir eine Mail. Danke. Aber ich bin nicht alleine in Berlin und die Veranstaltung geht bis 10 Uhr. Nur zur Info. Okay, weitere Fragen? Mir will scheinen das nicht. So, Landwirtschaft. Hekate tut Dinge. Die macht ja ein bisschen Pause. Dann sind wir jetzt bei der Asylpolitik. Und da ist eine Nebeninfo drin und ich habe Thomas Gaul im Verdacht, dass er die da reingeschrieben hat. Ja, hallo, das ist sogar bewusst richtig. Ich habe auch meinen Namen hier dahinter lassen. Ich mache mal einen kleinen Werbeblock. Wir sind ja schon seit geraumer Zeit dabei und bereiten uns theoretisch schon mal international auch vor, dass wir auch Europawahlen haben. Sind ja nun nicht ganz unwichtig. 2019 ist ja nicht weit weg. Und da müssen natürlich noch Dinge getan werden. In dem Rahmen läuft die ganze Zeit schon eine Geschichte, die eigentlich mit der Flüchtlingsproblematik zu tun hat. Wir hatten da also auch schon einige Sitzungen, ja auch sehr interessante, konstruktive Sitzungen, sind aber auch drauf gestoßen, man muss also in dem ganzen Zusammenhang mal bewusst, bevor man Flüchtlingsdinge überhaupt erstmal angeht, oder überhaupt Migration, um das mal anders noch zu nennen, das Thema Asyl mal konkret beleuchten, wie, was, wo überhaupt und so weiter, wie ist der Stand, wie sind die Meinungen dazu. Und da haben wir schon seit geraumer Zeit angesetzt, jetzt schon den 19.07. 20 Uhr natürlich leider parallel zur Polgef-Sondersitzung, das ist die nächste Runde. Interessanterweise haben wir mittlerweile sogar Beiträge von den Piraten aus Israel dabei, was ich sehr interessant fand, auch mal von der Lesart her, um mal zu gucken, wie ist eigentlich die Denkweise auch international zu diesem ganzen Thema. Also könnte eine spannende Veranstaltung werden. Von deutscher Seite weiß ich, dass der Team ist auch extra abgestimmt, dass Alexander Spieß uns diesmal mit aktiv vertreten wird, da er ja auch zumindest im deutschen Bereich sehr, sehr intensiv in der Thematik, zumindest in Berlin und Umfeld, drinsteckt. Ich hoffe, es wird eine interessante Veranstaltung. Macht ruhig ein bisschen Werbung, wo auch immer ihr noch Leute kennt, in welchen Parteien, der Piratenparteien. Es dringt nicht immer jede Info durch. Deswegen immer gerne jeder, der die Chance hat, Werbetrommel zu rühren, bitte machen. Und ich hoffe auf rege Teilnahme. Danke. Bitte schön, Thomas. So, gibt es dazu noch Fragen? Ja, mal eine grundsätzliche. Also es zeichnet sich ja ab, dass die isländischen Piraten so das Flaggschiff werden hier in Europa. Wie ist denn da so der aktuelle Kontakt mit denen? Also der aktuelle Kontakt gehört zwar nicht direkt zum Thema, läuft über bewusst gezielt wenige Personen. Die sind momentan sehr mit sich selbst beschäftigt, die Piraten vor Ort, weil du darfst nicht vergessen, die haben fast 900 neue Mitglieder innerhalb von kürzester Zeit gerade erhalten. In einem Riesenland wie Island kann man sich vorstellen, das sorgt natürlich schon für Bewegung. Ich weiß, dass man sich schon intern darauf geeinigt hat, wenn wirklich der Fall der Fälle kommt, wer welches Amt übernehmen würde, wer Speaker of the House würde, wer Ministerpräsident machen möchte. Aber das überlassen wir mal dann bewusst der Piratenpartei Island, das auch zum jeweiligen Zeitpunkt zu veröffentlichen. Natürlich sind sie eine Art Flaggschiff. Das werden wir uns hier in Deutschland sicherlich politisch zunutze machen müssen, genauso wie andere Piratenparteien. Ich warne aber davor, trotzdem noch mal ganz laut, das isländische Konzept komplett zu übernehmen. Es ist ein ganz anderes Land. Es ist eine ganz andere Lebensphilosophie, die dort vorhanden ist. Auch eine ganz andere Bevölkerungsstruktur. Das Einzige, was, sag ich mal, gemein ist mit uns, ist, es herrscht eine Unzufriedenheit mit der sogenannten etablierten Politik. Da haben wir also grundsätzliche Einigkeiten. Ansonsten, das System ist nicht eins zu eins übertragbar. Wir können es aber und müssen es sogar direkt nutzen im politischen Geschäft, weil ansonsten wären wir keine Politiker. Meine Frage zielte aber dahin, inwieweit die sich in die PPEU schon einbringen. Gibt es auf der Ebene Kontakte, Gespräche oder sind die im Moment einfach zu sehr mit sich selbst und ihren Aufgaben vor Ort beschäftigt und halten sich dann noch zurück? Also wir haben ja sogar, der Vorsitzende der derzeitig gewählten PPEU ist ein Isländer, das ist der Smarty McCarthy. Und die sind sehr deutlich mit sich selber gerade beschäftigt und haben kaum Zeit, sich um, eigentlich eher gar keine Zeit, sich um andere Dinge zu kümmern. Deswegen auch, wir halten auch den Kontakt zu Island auf Small Level, also wirklich ganz wenige Personen, damit dort nicht noch eine zusätzliche Überforderung eintritt. Okay, vielen Dank. Gibt es sonst noch Fragen? Gut, und dann gehen wir weiter in Richtung Datenschutz. Ist Patrick da? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Ja. Kathi, kannst du bei Patrick mal anfragen, ob er so jetzt in einem der nächsten Meetings mal wieder dabei sein kann? Kathi? Kathi ist scheinbar gerade nicht da, aber ich kann sie nachher nochmal drauf ansprechen. Sehr liebenswert, vielen Dank. So, Queer tut auf jeden Fall Dinge. Das weiß ich, aber die sind tatsächlich anderweitig beschäftigt. Bildung, Forschung, Wissenschaft, Michael. Ja, ich war ja letzte Woche leider nicht da. In der Zwischenzeit war ich, wie gesagt, auf dem Landesparteitag NRW, jetzt dieses Wochenende auf der Marina Kassel. Da hat es unheimlich viele gute Seitengespräche gegeben, auch was Terminabsprachen und so weiter angeht. Gestern hatten wir ja, wie Michael schon berichtet hat, dass die Vorbereitung für die Themenwochen, das ist hier oben schon berichtet worden, da habe ich ja den Bildungspart übernommen. Dann läuft weiterhin diese Vorbereitung Polge-FTB-Treffen. Da hatten wir uns ja, haben Astrid und ich uns ja zusammengesetzt am Wochenende wegen der Zeitplanung. Es wird also ein kurzes Treffen auf dem WPT geben, um dann weiter zu gucken, wann wir den nächsten Termin machen. Und ich fange an mit einer Planung für ein bundesweites Treffen zur Bildungspolitik. Das war auch eine Anregung von Astrid, nehme ich gerne auf. Ziel für mich wird dann dabei sein, zu gucken, dass wir die eine Vorlage haben für die einzelnen Landeswahlprogramme zum Thema Bildung, die man praktisch nur noch geringfügig anpassen muss und schon mal die Vorbereitung fürs Wahlprogramm zur Bundestagswahl. Das sind so die Ziele, die ich mir da reinstecke. Aber wie gesagt, die Planungen sind noch ganz am Anfang, das läuft. Das war's eigentlich. Wunderbar. Gibt's dazu noch Fragen? Dann auf jeden Fall Dankeschön dafür. So, jetzt frage ich einmal runter. Freie Netze, Außensicherheitspolitik, Drogen- und Suchtpolitik. Irgendjemand da? Der Andreas ist wahrscheinlich wieder oben in seiner AG-Sitzung, ne? Jupp. Okay, gut. Dann gehen wir mal gerade zu Top 5. Wer hat denn das reingeschrieben, bitte? Na, ich habe es nicht reingeschrieben, aber wenn dann Fragen sind, ich habe es heute Abend in der Heute-Nachricht gehört, dass eben ein großer Teil der Fraktion der Alternative für Deutschland in Baden-Württemberg ausgetreten ist aus der AfD-Fraktion, und zwar wegen antisemitischen Äußerungen eines Fraktionsmitgliedes. Und Ja, das hat nun diese Fraktion doch ziemlich stark gespalten. Und ja, das war eigentlich so, was gerade berichtet wurde. Ja, dann ist die Petri noch heute dahin gereist nach Stuttgart, um da ein bisschen wieder zu kitten. Aber ich glaube nicht, dass es eher gelingen wird. Okay. Sonstige Kommentare dazu? Mir will scheinen das nicht. Dann hat Gernot noch eine freundliche Information mit reingepostet, nämlich die den Link auf die Wahlplakate der Berliner Piraten. Guckt sie euch an, auf jeden Fall, und bringt es unter die Leute, dass die Menschheit das sieht. Das ist wohl richtig. Ja, und dann sind wir ja eigentlich auch schon durch, ne? Sehe ich so, ja. Noch eine Frage an dich, Astrid. Habt ihr in Kassel was gehört, was aus der Kilroy-Aktion im Berliner Wahlkampf wird, werden soll oder nicht wird? Nee, weil der Wutze auch nicht da war. Ich gehe davon aus, dass der jetzt auch noch auf Arbeit ist. Aber ich werde es wohl mal so machen, dass ich ihn schubse und ihm sage, er soll sich doch mal einfach mit dir und vielleicht noch Michael Kittlaus vernetzen. Nee, mit mir nicht. Ich habe andere Baustellen. Das war jetzt nur Interesse halber, weil ich fand das eine schöne Aktion. Ja, das ist auch sehr, sehr charmant. Ich möchte auch gerne, dass da richtig was von wird. Aber so vom Zeitlichen her ist der Dienstagabend halt relativ ungünstig, ganz offensichtlich für einen Rutzer. Ne? Da müssen wir uns was einfallen lassen. Schauen wir mal. Ich sehe aber, dass im Zuhörerraum der Alpgeist sitzt, aus Baden-Württemberg, den ich dann auch ganz gerne mal nach oben bitten möchte. Und Masch ist auch inzwischen da. Dann hören wir doch vielleicht noch einmal kurz die Berichte von den beiden, und der Alexander aus Bremen ist auch da. Gut, dann würde ich sagen, wir fangen an mit Baden-Württemberg. Alpgeist, der Mikro. Ah, hallo. Ja, also eigentlich wieder mal nichts zu berichten, deswegen so kurz. Und ich höre einfach nur zu, weil bei mir einfach terminlich und auch aus anderen Gründen schwierige Kontaktpflege im Moment möglich ist. Okay, gut. Ja, du kannst auch gerne, wenn du sagst, dir passt zeitlich nicht gut, jemanden zur Vertretung schicken. Ne? Das ist alles nicht so wildartig. Und man muss auch nicht jede Woche da sein. Also das nun nicht. Aber man sollte schon so gucken, dass man relativ regelmäßig einfach mal da ist und mal Tag sagt und mal erzählt, was so los ist. Ne? Ja, klar. Ja, dienstags habe ich einfach geschäftlich immer viele Termine. Da war heute jetzt auch wieder. Deswegen war ja ein bisschen später. Okay, gut. Jo, dann geht's weiter mit Bremen, denke ich, ne? Ja, guten Abend. Sorry, die Verspätung. Ich lerne es nie. Sorry, die Verspätung. Ich habe es ins Pad geschrieben. Bremen tut Dinge, die arbeiten, was aber noch nicht spruchreich ist. Aber erst mir eben organisatorische Dinge auch, was die Internetpräsenz betrifft. Im Hafen hat auch Sommerpause, aber wir arbeiten in der Sommerpause weiter an den politischen Themen. Weil wir haben ja noch einiges auf dem Schirm stehen, was die Große Koalition gerne beerdigt haben möchte oder gerne stillschweigen drüber haben möchte. Wir werden das nach der Sommerpause wieder auftauchen lassen und transparent machen. Ansonsten, ja, es wird spannend nach der Sommerpause. Wir werden einen Haushalt aufstellen mit fast einem Jahr Verspätung, der auch so wahrscheinlich vorne und hinten nicht passen wird. Es wird spannend. Wenn Fragen sind, dann bitte gleich, weil ich muss gleich nochmal wieder los. Ich habe noch nämlich nicht ganz Feierabend. Ich habe noch eine Klientin, wo ich gleich hin muss. Okay, jetzt aber husch, hat jemand Fragen? Scheint nicht so zu sein. Dann bist du jetzt entlassen. Vielen Dank, dass du gekommen bist, Alex. Und dann geht's weiter zum Marsch. Erzähl. Nordrhein-Westfalen. Der hat kein Mikro. Der hat kein Mikro? Das ist aber schlecht. Dann möge man ihm vielleicht mal das Pad zeigen, kann er ja reinschreiben. Okay, ja, und du bist auch da, das ist schön. Dann erzähl doch einfach mal, was bei dir so los ist, bestenfalls. Also ich danke dir erstmal recht herzlich für dein Engagement und für deine Erinnerung, sonst hätte ich es echt verpennt. Ja, also bei mir passiert oder bei uns passiert im Moment relativ wenig. Wir haben heute den halben Arguliner für Cannabis fertig gemacht. Die andere Hälfte kriegen wir auch noch kurzfristig hin. Ansonsten bin ich noch in der Nachbereitung der Mary Jane, weil ich auch mitten im Umzug bin. Ich bin gerade mit dem Handy drin, Telekom funktioniert noch nicht so richtig. Also ich habe im Moment auch einfach privat tierischen Stress und auch Terminstress. Ich habe viele Veranstaltungen, an denen ich gerne teilnehmen möchte und im Zweifel auch werde. Ansonsten Thema Hanfparade vielleicht noch ganz kurz. Es gab einen Versuch einer Beauftragung beim Bundesvorstand. Die hat wohl nicht funktioniert. Warum auch immer, weiß ich nicht. Aus dem Grunde werde ich die Orga nicht übernehmen, sondern es wird wahrscheinlich nur einen Stand geben, der die komplette Kohlefrist von 5.000 Euro. Ich gebe zu bedenken, ich habe einen Messestand mit 2.500 Euro an 3 Tagen betrieben. Hier werden 5.000 Euro in Berlin verblasen für einen Abend, was ich sehr traurig finde, aber es ist halt interveniert worden, warum auch immer. Ich hätte gern mehr gemacht, weil ich glaube, dass die Berlin-Wahl ganz entscheidend ist für andere Landtagswahlen und insbesondere auch für die Bundestagswahl. Funktioniert leider nicht. Das finde ich traurig, ist aber so, muss ich so hinnehmen. Aber eben, ich kann meine Zeit auch anders verwenden. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich konzentriere mich einfach auf die AG-Arbeit im Moment. Und die funktioniert auch. Wir waren heute wieder 8 Leute, die, wie gesagt, konstruktiv gearbeitet haben. Das finde ich schön. Es ist im Moment, wie ihr wisst, schwierig, arbeitende Leute zu haben, die was Konstruktives machen. Es klappt bei der AG Drogen- und Suchtpolitik immer noch schön. Ansonsten, wie gesagt, ich könnte euch jetzt mit Terminen überschütten, das erspare ich euch. Es läuft weiterhin. Das ist ganz besonders fabelhaft. Außerdem hast du eine DM. Wenn du noch einfach ein bisschen Stichworte mit ins Pad schreibst, bin ich dir unendlich dankbar. Ich guck mich da mal jetzt rein und dann schreibe ich euch gerne was da rein. Nochmals vielen Dank für dein Engagement, liebe Esmeralda. Das ist auffällig, das ist gut und ich bin froh, dass es dich gibt und dass du das machst. Dankeschön. Bitteschön. Immer wieder gerne. Ich meine, dafür bin ich ja da. Okay. Ja, es sind andere ja auch, aber die sind nicht da. Ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Das ist so mit dem Lächeln und Atmen. Kathi? Dem möchte ich mich gerne nochmal anschließen. Also vielen Dank für eure Arbeit. Oh, immer gerne. Ich bin hier zu allen Schandtaten bereit, ihr wisst das ja. Gut, okay, damit dürften wir jetzt durch sein. Oder gibt es irgendjemanden, der jetzt noch nichts sagen konnte? Naja, ich konnte ja schon viel sagen. Ich habe aber eine Frage an Andreas. Du hast den Agioliner angesprochen. Es ist bei uns in der Presse heute thematisiert worden. Also Emden ist nicht weit weg und Emden ist in der Nähe von Holland. Und Tenor war in dem Artikel, dass die harten Drogen keine Rolle spielen in Emden, allerdings Cannabis. Und dass vor allen Dingen die Jugendlichen, die Cannabis konsumieren, immer jünger werden. Ist das ein allgemeiner Trend? Und was ist so unsere Antwort darauf? Also es ist tatsächlich so, dass die Konsumenten jünger werden. Es ist nachweislich so, also es gibt Studien dazu, dass das an der Repressionspolitik liegt. Also wenn man rüberguckt nach Portugal oder nach Colorado, dann ist es so, dass da die Zahlen massiv zurückgehen. Wenn die Repressionspolitik aufgehoben wird und Aufklärung und Reglementierung da ist. Hier ist es tatsächlich so, da wo repressive Drogenpolitik betrieben wird, dass die Zahlen kontraproduktiv sind. Ja, das ist leider so. Also die Repressionspolitik, und das ist eigentlich das Traurige, also alle Argumente liegen eigentlich bei uns, bei denen, die sagen, wir wollen es reglementieren. Und die repressive Politik hat keine Argumente mehr. Also auch das Thema Einstiegsdroge ist selbst inzwischen von unserer Frau Mochtler aufgehoben worden. Aber leider eben ohne Konsequenz. Ist das angekommen? Ja. Ja, ich habe auch interessiert zugehört. Ich freue mich auf den Agiliner. Hintergrund ist der, ich bin ja auch im Norden im Präventionsrat, zumindest formal. Im Moment habe ich wenig Zeit. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch hier bei uns in der Region das Thema dann wieder aufgegriffen wird. Wie gesagt, es ist nun gerade thematisiert worden und ich denke, es ist auch ein ganz wichtiges Thema. Wir müssen als Gesellschaft endlich einen vernünftigen Weg finden, mit den Drogen umzugehen, weil wir sind eine Gesellschaft der Süchtigen. Also ich brauche morgens meinen Kaffee und das zieht sich durch alle. Also es ist so, wie gesagt, dass das Cannabis, ich habe es vor in Düsseldorf auf dem GMM einem Express-Journalisten, Reporter schon mal versucht zu stecken. Cannabis ist eine Ausstiegsdroge, ist keine Einstiegsdroge. Cannabis wird genutzt, um Alkoholiker zu substituieren, anerkannt von der BfArM. Cannabis wird genutzt, um Heroin oder ehemaligen Heroinsüchtigen als Substitut zu dienen. Es ist also so, dass Cannabis tatsächlich eine Ausstiegsdroge ist, keine Einstiegsdroge. Einstiegsdrogen, wenn man dieses Wort, dieses hässliche Wort überhaupt benutzen möchte, dann ist es Alkohol und Tabak. Weil das sind die ersten Berührungen von Menschen mit Drogen und nicht Cannabis. Ja, und das Vorbild in der Familie. Aber wie gesagt, ich freue mich auf den Agioliner und hoffe, dass ihr das auch alles ganz deutlich ausarbeitet, weil ich glaube, da können wir viel Aufklärungsarbeit leisten und hoffentlich auch punkten. Sehr gerne. Lass uns noch circa 2 Wochen Zeit. Die erste Seite steht. Das sind die, die mit Vorurteilen, also das sind Fragen mit Vorurteilen. Da haben wir 3 Stück ausgearbeitet mit Antworten. Und dann wird die Rückseite, das ist mein Part. Ich habe leider die Unterlage im Zuge des Umzugs verlegt. Ich suche die noch, aber innerhalb der nächsten 2 Wochen werde ich die Rückseite des Agiliners auch noch bespielen und dann werde ich das auch entsprechend veröffentlichen, so dass es jeden, der im Wahlkampf mit diesem Thema sich beschäftigen möchte, das auch in Händen halten kann. Bin ich noch drin? Ich fliege im Moment oft raus. Ja, du bist durchaus noch drin und wir haben alle gebannt gelauscht. Vielen Dank auf jeden Fall. Gibt es noch weitere Fragen? Nur noch eine Anmerkung. Ich bin auch wahnsinnig gespannt auf diesen Agioliner und wir hatten ja angedacht, das Thema Cannabis schon mit im Wahlkampf zu bespielen. Und von daher bin ich gespannt und freue mich drauf. Ganz kurze Anmerkung noch von mir. Das ist ein gutes Thema, insbesondere, weil wir inzwischen auch wirklich auch die älteren Generationen damit abholen können, insbesondere was medizinisches Cannabis angeht. Das ist klasse. Okay, ja, dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu für heute. Oder hat hier noch jemand Wort von bleibendem Wert? Mir will scheinen, dass das nicht der Fall ist. Dann bedanke ich mich bei euch allen ganz herzlich fürs Dasein und Berichten und Diskutieren. Wünsche euch allen noch einen schönen Abend und schließe die Sitzung um 20:43 Uhr. Ja, denn schönen Abend noch. Jo, mach's die Ausnahme auf. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.